Mein kleiner Bruder, mittlerweile zum Panzerartilleristen ausgebildet, kam von Thüringen aus nach Italien. In einer schicken Tropenuniform. Ich habe einen Feldpostbrief bekommen, mit Foto, aus der Gegend von Neapel. Im Herbst 42 kam er nach Sizilien. Und dann, als letztes Aufgebot, zu Rommel nach Afrika. Mit der alten U-52 von Trapani nach Tunis. Ursprünglich hatten wir vom Kaukasus aus den Rommeltruppen ja entgegenmarschieren sollen. Und die Rommelleute stramm durch Ägypten und Syrien. Das war alles geplant. Die schicke Tropenuniform trug ich damals auch. Aus dem Ganzen wurde dann nichts. Aber die Fahne auf dem Elbrus, dem höchsten Kaukasusberg, die wurde gehisst.